Steckenpferd, einer sammelt schöne Frauen. Einer treibt den Sport, auf den er schwört, ein anderer will vom Gipfel schauen. Ich hab auch ein Steckenpferd, dieses ist ein junger Mann, der so manche andere Frau betört. Doch ich lass keine ran, ich lass meinen Peter nie allein, ohne ihn kann ich nicht glücklich sein. Schließlich ist der Peter meines Lebens A und O. Ich geb auf ihn Acht bei Tag und Nacht, dass er keine Seitensprünge macht, denn sonst wird der Peter seines Lebens nicht mehr froh. Meine Eifersucht ist schrankenlos, was kann ich schon dafür? Doch ich werd nie den Gedanken los, er ist treu aus Angst vor mir. Ich lass meinen Peter nie allein, ohne ihn kann ich nicht glücklich sein. Lieber Peter, bleibe meines Lebens Sonnenschein.